Vielleicht erinnern Sie die Hörspiele Madonnenterror, Korrektur Nummer 1 oder auch Seance im Park. Andreas Jung wird 1967 in Linz geboren, studierte zunächst Schauspiel in Wien, war dann an verschiedenen Bühnen im Engagement, bevor er sich ganz auf das Schreiben verlegte. Nicht nur Hörspiele stammen aus seiner Feder, sondern Theaterstücke, Erzählungen und Lyrik. Im Anschluss an unsere Ursendung gibt es einige Kostproben aus seinen Gedichtbänden. Seine erste Theaterarbeit, Hieß das in den Sträuchern, war 2001 im Schauspielhaus Linz zu sehen. Das jüngste Theaterstück, Schwarze Mamba, wurde 2004 veröffentlicht. Neben Auszeichnungen erhielt Andreas Jungwirth diverse Förderungen seiner literarischen Arbeit, unter anderem das Adalbert-Stifter-Stipendium 2005. Er lebt zurzeit in Berlin. Es ist nicht einfach zu verstehen, warum ein Mann nachts aufsteht, aus der Lade seines Schreibtisches eine Pistole nimmt, einen Schuss abgibt. Was du mir gesagt hast, erklärt nichts. Hast du sofort geschossen? Vielleicht bist du wegen des Lärms, den so ein Schuss verursacht, zum Fenster gegangen. Du hast den Vorhang ein wenig zur Seite geschoben, auf den Savini-Platz geschaut und, weil jemand den Bürgersteig entlang ging, gewartet, bis er außer Hörweite war. Hast du überlegt, in welche Richtung du schießen wirst? Ich weiß es nicht. Nichts weiß ich. Der Mann, der nicht töten kann. Von Andreas Jungwirth. Regie: Burkhard Ax. Wieso bist du hier? Kann doch jeder sein. Sicher. Willst du was? Wenn du irgendwem was erzählst, dann poliere ich dir die Fresse, verstanden? Warte. Ist das nicht klar? Darf ich die Waffe mal sehen? Welche Waffe denn? Woher hast du sie? Das geht dich nichts an. Sag's mir. Hast du nicht gehört? Es geht dich nichts an. Vom Steinwald zurück nach Großdorf sind es 2 Kilometer. Ich heftete mich an deine Fersen. Na los, sag's mir. Nein, hau ab jetzt. Ich kann es dir nicht einfach so... Da sah ich zum ersten Mal, wie es aussieht, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Dein Gesicht und deine Augen werden ganz starr. Nur dein Unterkiefer malt nervös hin und her. Also gut. Mein Vater war Polizist. Und als er vor 5 Jahren starb, hatte er gerade ein paar Tage frei. Mutter dachte nicht daran, seine Dienststelle anzurufen. Und als sein Urlaub vorüber war und man sich dann erkundigt hat, wo er bleibt, lag er schon 10 Tage unter der Erde. Vor einem halben Jahr stand plötzlich ein Polizist vor unserer Tür und verlangte von meiner Mutter, die Waffe rauszugeben. Aber sie hat sie ihm nicht gegeben. Sie hat ihm gesagt, dass sie die Waffe damals in den Sarg gelegt hat, wie bei den alten Ägyptern, damit er sich drüben verteidigen kann. Das hätte sie nicht sagen dürfen. Notlügen sind erlaubt, sagt mein Vater. Das mit den Ägyptern hätte sie nicht sagen dürfen. Sie konnte es natürlich nicht wissen. Aber die Pharaonen und Pyramiden und der ganze Kram sind das Hobby von diesem Polizisten. Und er wurde ihr Liebhaber. Genau so. So einen Hass hattest du auf den Mann, der mit deiner Mutter schlief, dass du im Steinwald auf eine schmale Birke gezielt hast. Ein einziges Mal geschossen hast. Holz splitterte ab. Die Birke wankte ein wenig. Wäre der Polizist an ihrem Platz gestanden, er wäre tot. Und dann hat sie gesagt, der bleibt jetzt da und der hat ja auch eine Waffe. Hol die von deinem Vater aus dem Wäscheschrank und gib sie ihm. Der Polizist hat nie eine Pistole von mir bekommen. Aber im Schrank hinter der Wäsche war sie auch nicht mehr. Und du? Was ist mit dir? Ich komme in den Steinwald und stehe mit nackten Füßen auf dem weichen Waldboden, umschlinge einen Baum und versuche, etwas von der Energie der Erde und der Kraft des Baumes in mich aufzunehmen. Meine Freundin Angelika hat exakt recht. Das ist der absolute Wahnsinn. Du solltest es auch einmal probieren. Was ist das denn für ein Unsinn? Es ist wirklich irre, was man da spürt. Angelika sagt, dass ihr das unheimlich viel gegeben hat. Sie hat das aus einem Buch von einem Indianerhäuptling. Es erweitert einen über einen selbst hinaus. Wir waren an der Großdorfer Bushaltestelle angelangt. Du wolltest den Bus in das 10 Kilometer entfernte Soltau nehmen. Kommst du wieder? Vielleicht. Wann? Das geht dich nichts an. Sag, wann kommst du wieder? Das geht dich nichts an. Wann kommst du wieder? Oh, hast du nicht gehört? Es geht. Nächsten Samstag. Vielleicht. Und wann? Nachmittags. Mit dem Bus um 4:15. Am nächsten Samstag stand ich an der Bushaltestelle und wartete auf dich. Hast du sie dabei? Bilde dir nicht ein, dass ich dich schießen lasse. Im Steinwald angekommen, hast du die Pistole aus deiner Jacke gezogen. Stell dich dort hinüber. Okay. Du hast auf die Birke gezielt wie beim ersten Mal. Aber in deinem Kopf war da der Polizist, der Freund deiner Mutter. Nicht die Birke. Dann diese Stille. Plötzlich wusste ich, wie ich es hinkriegen würde. Was schaust du so? Das war's. Los, komm. Gehen wir zurück. Lass mich schießen. Nein. Ich hab dir gesagt, du sollst dir keine Hoffnung machen. Ich lass dich nicht schießen. Bitte. Wenn ich dir einen Schuss lasse, auf wen würdest du schießen? Annette Kück, die Frau in dem kleinen Kaufladen. Mein Vater ist Briefträger. Wenn er ihr die Post bringt, dann hängt sie ein Schild in die Tür, komme gleich. Dann gehen sie ins Hinterzimmer. Alle wissen das, sogar meine Mutter. Die Kück erzählt es überall herum. Wenn du mich schießen lässt, kannst du mit mir machen, was mein Vater mit der Kück macht. Und warum soll die Kück sterben? Weil sie mit meinem Vater? Nein, das ist nicht fair. Ich schieße auf Vater. Aber warum auf deinen Vater? Auf wen denn? Auf Mutter? Ich weiß es nicht. Du bringst mich ganz durcheinander. Man muss das schon wissen. Nur so herumballern bringt doch nichts. Gehen wir zurück. Komm! Wir liefen ohne etwas zu sagen bis ins Dorf. Ich stellte mir vor, wie es gewesen wäre. Ich glaube, du auch. Kommst du nächsten Samstag wieder mit demselben Bus? Der Typ von meiner Mutter fährt für 3 Wochen nach Ägypten. Da werde ich nicht kommen. Ja. Willst du nicht den nächsten Bus nehmen? Einer fährt heute noch. Was soll das denn schon wieder für einen Sinn haben? Hallo? Ich hab gehofft, du sagst deinen Namen, wenn du den Hörer abhebst. Dann wüsste ich ihn jetzt. Woher hast du die Nummer? Ich habe bei der Post angerufen und habe gesagt, ich will mit dem Briefträger von Großdorf sprechen. Also? Was hast du denn? Ach, nichts. Es ist was passiert. Wenn du willst, dann komme ich morgen doch wieder mit dem Bus um 4:15. Wenn ich will? Ja. Komm doch, wenn du willst. Okay. Ich komme. Ist noch was? Ursula. Ursula. Alfred. Alfred. Der Bus hatte eine halbe Stunde Verspätung. Hinter den getönten Scheiben sah ich dich aufgeregt nach mir Ausschau halten. Hallo. Komm. Hast du ferngesehen? Angelika meint, wenn einer sterben muss, dann am besten meine Mutter. Mutter hat ohnehin kein schönes Leben, weil sie das mit Vater und Herr Kück weiß und vermutlich immer daran denken muss, was sie eigentlich nicht wissen will. Du siehst, ich habe mich entschlossen. Jetzt hast du keine Ausrede mehr, also was sagst du? Ich habe die Knarre heute nicht mit. Warum bist du denn überhaupt hier? Hast du das im Fernsehen nicht gesehen? Was denn? Das über den Terroranschlag in Ägypten. Angelika findet, dass Fernsehen nichts bringt. Ich lese lieber über Indianer. Das ist total... Es hat ihn erwischt. Was? Den Polizisten? Ja. Scheiße, oder? Ich weiß nicht. Ja. Und jetzt denkst du... Du denkst, dass du irgendwie eine Schuld hast? Weil du hier auf ihn geballert hast? Ich habe ihm ja jedes Mal gewünscht, dass er drauf geht. Und jetzt hat es ihn in 1000 Stücke zerfetzt. Besichtigt einen Tempel und... Da ist nichts mehr übrig. Ärgerst du dich, dass du das nicht selber gemacht hast? Nein. Ja. Vielleicht doch, ja. Gott, was denn jetzt? Mann, es ist nicht so einfach. Kapier das doch. Es schwirrt alles so in meinem Kopf. Und es hämmert. Und jetzt? Jetzt habe ich doch alles gesagt. Alles noch nicht. Was fehlt denn noch? Dass du mich liebst. Gehört das dazu? Du warst 15. Ich ein Jahr jünger. Erst tat es ein wenig weh. Dann war es ziemlich angenehm. Die Energie der Erde und die Kraft der Bäume erschien mir plötzlich nichts gegen meine und deine Kraft. All die Jahre hat das nie nachgelassen. Immer, wenn wir miteinander schliefen. Ich war sicher, dass Angelika sowas noch nicht erlebt hatte. Vielleicht war das Schönste an diesem Nachmittag. Es ist so still. Wie nach einem Schuss. Hätte mir jemand gesagt, dass ich dich an diesem Tag im Juni im Jahr 1975 für fast 8 Jahre zum letzten Mal gesehen hatte, wäre ich, glaube ich, verrückt geworden. Wenn überhaupt alles exakt anders wäre, als irgendjemand sich vorstellen kann. Wenn das alles, alle wüssten, stell dir einmal diese totale Verunsicherung vor. Nichts mehr würde funktionieren. Absolute Lähmung, aber exakt niemand weiß es. Ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt diesen Marquis de Sade ausgeliehen. Ich lese gerade Kafka. Also, das ist absoluter Wahnsinn. Du musst exakt das lesen, Uwe. Angelika war immer ein Stück voraus. Also übersprang ich nach den Indianerbüchern Marquis de Sade und las Kafka. Wir nannten uns von da an nur noch U und A. A schrieb Gedichte und gewann sogar einen Preis der Regionalzeitung. Als ich auch mein erstes Gedicht schrieb, beschloss sie schon, Schriftstellerin zu werden. Ich frag dich ja nicht, was du jeden Samstag hier an der Bushaltestelle machst, aber der kommt nicht mehr. Vergiss ihn. Ja, das muss ich wohl. Ich verstand ja, warum du nicht mehr im Bus warst. Der Polizist war tot. Aber es gab noch das andere. Das zwischen dir und mir. Ich zimmerte mir was zurecht. Du wolltest dir das eine Mal nicht durch ein zweites Mal kaputt machen lassen. So eine Haltung machte dich groß. Ich ging jeden Samstag zur Haltestelle. Ich wollte, dass du kommst. Du bewahrtest das eine Mal wie einen Schatz. Das, was ich im Steinwald mit dir getan hatte, sollte ein Geheimnis bleiben. Es war das einzige Geheimnis, das ich vor Angelika je hatte. Kurz vor Großdorf gab es die Autobahnabfahrt Soltau Süd und einen Rastplatz für Fernfahrer. Schon von Weitem konnte man den blinkenden, neonfarbenen Flamingo sehen. Zwei Gin Tonic. Oder willst du einen Apfelsaft? Nein, ja. No problem, ladies. Warst du hier schon einmal? Was gibt's, Angie? Frage beantwortet. Ja. Wir setzen uns dort rüber. Wenn der Frank kommt, sag ihm Bescheid. Angelika zog mich quer durch die Bar. Wir landeten auf einer roten Kunstledercouch in Form eines Frauenmundes. Neben der Eingangstür spielten zwei bullige Männer Billard. Es erstaunte mich, wie präzise sie trotz ihrer Wurstfinger mit den Kös umgehen konnten. Die anderen Gäste saßen an der Bar. Insgesamt etwa 10 Männer, die alle gleich alt, überhaupt alle irgendwie gleich aussahen, breit und bärtig. Immer wieder schielten sie abwechselnd zu uns und der Frau, die an einem der weißen Plastiktische saß. Ich kannte sie vom Sehen aus Großdorf. In 2 Stunden ist es 7. Da dürfen die samstags nicht mehr fahren. Und da ist es dann hier voll. Rammelvoll. Oh. Sie verlegen den Verkehr dann hierher ins Flamingo. Klar, du wirst dich wundern, wer hier alles auftaucht. Und dann? Du stellst dich jetzt dümmer, als du bist, oder? Ich hatte gedacht, dass mir mit unserer Sache im Steinwald ein kleiner Vorsprung gegenüber Angelika nichts. Während ich ein einziges Mal mit einem Jungen geschlafen hatte, war sie schon Stammgast in der Flamingo-Bar. Dann ging die Tür auf. Da drüben, das ist die Kück. Was macht denn die hier? Mach dir keine Sorgen. Die hält den Mund. Hier trägt niemand was ins Dorf. Außer Krankheiten oder Kinder. Mit der Kück war ein Mann in die Bar gekommen. Jünger vielleicht als die anderen. Halbglatze. Hi, Frank. Er holte sich ein Bier. Wie immer. Dann kam er zu uns herüber. Hallo, Mädels. Hey, Frank. Ist sie das? Mhm, exakt. Versprechen gehalten, kleine Angie. Gib deine Extragage. Ich habe meinem Engel versprochen, dass ich böse werde, wenn es diesmal nicht klappt. Also, kannst du auch was sagen? Wie heißt du? Ursula. Schau nicht so verschreckt. Ich freue mich schon exakt die ganze Woche auf heute. Deshalb wird jetzt hier auch nicht mehr herumgeplappert. Exakt. Von Frank hatte sie also dieses dämliche Exakt. Eine andere wäre in dieser Situation vielleicht panisch geworden. Ich nicht. Für mich zählte, dass der Abstand zu Angelika aufgeholt sein würde. Eine Weile werden wir wieder gleich auf sein, bis sich eine neue Lücke zwischen ihr und mir auftun wird. Ich hasste diese Lücken. Was soll ich denn machen? Tu, was er sagt. Exakt. Ja? Also, dann fang mal an. Ja, also... Finger weg. Mich fasst du nicht an. Verstanden? Ja, aber... Wir standen alle ein wenig ratlos in diesem Zimmer über der Bar herum. In der Ecke ein Bett, über das lediglich ein Laken gespannt war. Eine scheußliche Blumentapete. Ein Waschbecken. Das Fenster war mit einer roten Folie beklebt. Angelika begann sich in diesem diffusen Licht auszuziehen. Komm her. Tu, was sie sagt. Küss mich. Ich bewegte mich keinen Millimeter. Sie kam auf mich zu und steckte mir die Zunge in den Mund. Es war mein erster Kuss. Dich hatte ich ja nicht geküsst. Ich schloss die Augen. Eine Hand hielt mich, die andere öffnete meine Bluse. Ganz ruhig. Ich zitterte am ganzen Körper. Ganz ruhig. Ich atmete zu schnell. Ganz ruhig. Mir wurde schwarz vor den Augen. Ich muss tatsächlich für einen Augenblick die Besinnung verloren haben. Das nächste, was ich hörte, war Frank, der fluchte. Er stand noch immer so da, angezogen, auf seiner Stirn Schweißperlen. Er griff nach seiner Brieftasche, legte 200er auf das Bett und sagte, wir sollten exakt jetzt verschwinden. Hast du das Geld? Klar. Ja. Hast du den geliebt? Wen? Den aus dem Bus. Ich weiß nicht. Gesagt haben wir es nicht. Nein. Warum machst du das da in der Flamingo-Bar? Ich werde das alles in meinem ersten Roman verwenden. Angelika fragte mich nie wieder, ob ich mit ihr in die Bar gehen würde. 3 Jahre später machten wir Abitur, beschlossen Literatur zu studieren, wollten zusammen wohnen, zusammen Schriftstellerinnen und berühmt werden. Ich komme nicht mit. Was? Ich komme nicht mit. Ich fahre weiter nach Hamburg. Ich verstehe nicht. Oh Mann, jetzt schau nicht so blöd. Wir haben doch alles abgemacht. Zusammen. Zusammen haben wir abgemacht. Aber ich habe mich anders entschieden. Aber das heißt dann... Was heißt das dann? Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dann mit dir gehen können. Aber jetzt kann ich doch auch... Ja, genau das wollte ich nicht, Aber das heißt dann... Ja, was heißt das dann? Lass gut sein. Komm, wir müssen aussteigen. Dort drüben ist dein Bus nach Bremen. Geh jetzt dorthin und dreh dich einfach nicht mehr um, das hilft. Auf Wiedersehen, U. Glaub mir, ist auch für dich. Auf Wiedersehen, A. Auf Wiedersehen, A. Auf Wiedersehen, Angelika. Verdammt! Hast du keine Augen im Kopf? Tut mir leid, sorry. Oh, dann hilf mir wenigstens die Sachen aufheben. Hast du nicht gehört? Es tut mir leid. Ja, ich glaube es ja, okay. Pass auf, Ursula! Alfred? Wir gingen in deine Studentenbude. Ich holte nach, was im Steinwald nicht passiert war. Ich küsste dich. Ich dachte an meinen ersten Kuss in der Flamingo-Bar. Ich beschloss, dir nichts davon zu erzählen. So wie ich Angelika nie etwas von uns erzählt hatte. Diesmal blieb ich bei Besinnung. Da war endlich wieder diese Kraft, an die ich mich seit damals im Steinwald jeden Tag erinnerte. Ich wusste sofort, wer du bist. Das kann doch gar nicht sein. Wenn ich es dir sage, warum glaubst du mir nicht? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe dich schon von Weitem erkannt. Und bis dann absichtlich? Das kann doch gar nicht sein. Du hast dich nicht verändert. Ich habe dich später erkannt. Auf jeden Fall später. In diesem Augenblick wusste ich, dass es, so wie es bei Angelika gewesen war, auch bei dir sein würde. Immer ein Schritt hinter dir. War es dieses vertraute Gefühl, warum ich dich an diesem Tag ein zweites Mal liebte? War es die Grundlage für die gemeinsamen Jahre? Bis heute Nacht, als du gegen 3 aufgestanden bist. Aus der Lade deines Schreibtisches hast du die Pistole genommen. Hast du die Pistole noch? Ja. Zeigst du sie mir? Hier ist sie. Vorsicht. Sie ist geladen. Warum denn das? Eine Pistole muss geladen sein, sonst ist sie nichts wert. Das ist einer der wenigen Sätze, die ich noch von meinem Vater in Erinnerung habe. Gib sie mir. Vorsichtig. Warum bist du damals nicht mehr zurückgekommen? Weil meine Mutter und ich weggezogen sind. Warum bist du damals nicht mehr zurückgekommen? Antworte. Oder ich drücke ab. Ich glaube, ich hatte Angst vor dir. So wie jetzt? Ich weiß, du wirst nicht abdrücken. Trotzdem hast du Angst. Ja, natürlich. Wovor hattest du damals Angst? Vor meiner eigenen Wut? Auf meine Mutter? Auf ihren Freund? Vielleicht hatte ich auch Angst, eines Tages auf dich wütend zu werden. Für einen Augenblick fühlte ich mich überlegen. Aber ich hielt es nicht lange aus. Du hättest sie entsichern müssen. Das heißt, du hattest gar keine Angst. Ich studierte an der Bremer Universität 2 Semester Germanistik. Aber ohne Angelika an meiner Seite machte es keinen Sinn. Ein paar Semester Spanisch verhalfen mir zu passablen Kenntnissen, aber mir fehlte der Ehrgeiz, wirklich auf ein Diplom hinzuarbeiten. Ich begann, Korrespondenz für eine Firma zu übersetzen. Etwa ein halbes Jahr, nachdem wir uns wieder begegnet waren, hast du deinen Abschluss in Archäologie gemacht. In diesem ersten halben Jahr waren wir leicht und alles war leicht und es schien manchmal so, als könnte das, was zum zweiten Mal begonnen hatte, auch ganz leicht wieder aufhören. Wir fragten nicht, ob wir etwas füreinander empfanden. Wir verausgabten uns aneinander. Und wenn wir erschöpft waren, wussten wir, du und ich, wir gehören zusammen. Professor Sandler hat mich gebeten, in Theben an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Ach, gratuliere. Ja. Und? Morgen geht mein Flug. Was hast du gesagt? Du hast es doch gehört. Morgen geht dein Flug? Warum sagst du es mir nicht erst übermorgen, dass gestern dein Flug gegangen ist? Oder rufst in einer Woche aus Ägypten an und sagst, oh Gott, verdammt! Wahrscheinlich hattest du, wie Angelika, Angst, dass ich von jetzt an immer an dir kleben würde. Warum soll ich mich denn nicht aufregen? Ach. Egal. Es ist mir gleichgültig, okay? Es ist mir sowas von... Das sollte es nicht. Irgendetwas irritierte mich daran, dass du dieses Ticket aus deiner Innentasche herausgefingert und auf den Tisch gelegt hast. Und als ich deinen Namen sagen wollte, da passierte es zum ersten Mal. Für den Bruchteil einer Sekunde wusste ich nicht, wie du heißt. Alfred. Komm einfach mit. Einfach so? Ja, warum nicht? Wie damals im Steinwald warte ich darauf, dass du sagst, ich liebe dich. Ich erwog sogar, es vor dir zu sagen. Ich liebe dich. Aber ich hatte mich schon damals so sehr daran gewöhnt, immer einen Schritt hinterher zu sein, dass für mich der einzig vorstellbare Text war, ich dich auch. Ist es nicht gefährlich dort? Du denkst an den Polizisten, der in Ägypten ums Leben gekommen ist. Wirst du die Pistole mitnehmen? Ja. Sicher. Also? Ja. Hätte ich Nein gesagt, hättest du das Ticket vor meinen Augen zerrissen und wärst ohne mich geflogen. So wie du später begonnen hast, nachts ohne mich auszugehen. Unsere erste Station war Theben. Danach folgte ein Jahr Syrien, 2 Jahre China. Für ein halbes Jahr kehrten wir wegen eines Lehrauftrags in Kairo nach Ägypten zurück. Dann deine erste Arbeit als Projektleiter in Tanger. Damit änderte sich manches. Ich richtete das gemietete Haus über einem Hügel der Medina von Tanger ein und arrangierte Feste für deine Mitarbeiter. Schnell war unser Haus bekannt für seine Partys. Von denen ging man nicht alleine nach Hause. Das war unterhaltsam, natürlich. Und langweilig, natürlich auch. Wenn ich dir sagen würde, such dir für heute Nacht einen von unseren Gästen aus. Wen würdest du wählen? Wen immer ich wähle, du bringst ihn dazu, es zu tun. Versprochen. Zwingst ihn notfalls mit deiner Pistole. Also? Ich habe mich entschieden. Zeig ihn mir. Geh zu Nadine. Und sag ihr, dass ich die Nacht mit ihr verbringen möchte. Mit welchen Worten hat er es dir gesagt? Ich hatte euch beobachtet. Ich wusste, was du wolltest. Ich wollte es auch. Ich darf sie dann betrachten, bestaunen, bewundern. Du hast die Nacht aus Wut über meine Wahl allein in unserem Bett verbracht. Bist du damals in Tanga nachts um 3 aufgestanden? Hast du in die marokkanische Nacht einen Schuss abgefeuert? Wen hättest du dir damals vorgestellt? Mich? Nadine? Auch wenn du damals nicht geschossen hast, heute hast du geschossen. Auf wen hast du heute Nacht geschossen? Wen sahst du vor dir, als du abgedrückt hast? Jetzt wussten wir voneinander. Wir gingen getrennt fort, trafen Fremde, Männer, Frauen, alles, jeden, in Betten und in Ecken. Wir kehrten alleine zurück. Wir rochen am anderen den Geruch eines Dritten. Jede zweite Nacht machten wir uns auf die Jagd. Jeder Ort war wie das neue Level eines Computerspiels. Sizilien, Bagdad, schneller, immer schneller. Chile, Mexiko. Hörst du das? Da war es wieder. Da ist jemand. Bleib, wo du bist. Beweg dich nicht. Was machst du? Warte. Hey, hay alguien. Ich gehe jetzt ganz langsam zum Lichtschalter. Quédate donde estás. Du sollst bleiben, wo du bist. Was will er? Jetzt lass mich doch mit ihm reden. Sag ihm, dass ich eine Pistole habe. Él quiere que te diga que tiene una pistola. Ya lo sé. Dile que no dispare. Du sollst nicht schießen. Was will er? Solo quiero saber cómo te llamas. Tú quieres... Er will nur wissen, wie ich heiße. Dann sag's ihm doch um Himmels Willen. Nein. Warum denn nicht? Es ist der, mit dem ich heute im Hotel Santa Maria war. Ich will nicht, dass er meinen Namen weiß. ¿Qué haces cuando lo sabes? Me voy. Was sagt er? Wenn er es weiß, geht er wieder. Ursula. Ihr Name ist Ursula. Ursula. Y no querías decírmelo. Nein. Ich wollte es nicht. Sag ihm, er soll... Er ist ja schon weg. Was hat er jetzt davon? So ein Spinner. Ich wollte nicht, dass er meinen Namen weiß. Warum denn nicht? Das ist doch kindisch. Warum hast du kein Licht gemacht? Du hättest ja gar nicht auf ihn zielen können. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich hätte es nicht ertragen. Ich glaube, ich hätte ihn erschossen. Pablo hatte sich, weil er meinen Namen wissen wollte, in dieser Nacht in Lebensgefahr gebracht. Das machte ihn in deiner Fantasie größer, als er es verdiente. In irgendeiner Bar hatte ich ihn aufgerissen. Ich habe nur daran gedacht, dass auch du irgendwo in der Stadt mit einer Fremden tust, was ich hier mit diesem Typen machte. Immer häufiger gab es solche Momente. Was trieben wir da eigentlich? Ich hatte dieses Spiel satt. Ich will nicht weiter. Ich will zurück. Nach Großdorf? In den Steinwald? Großdorf, der Steinwald. Nein. Nur die Möglichkeit haben, in 2-3 Stunden da zu sein. Warst du jemals in der Flamingo Bar? Ha! Du etwa? Manchmal träume ich von diesem rosa Leuchtflamingo. Alfred, ich will wissen, ob es ihn noch gibt. Von Berlin nach Großdorf. Es dürften 2,5 Stunden sein. Ist das zu viel? Berlin? Man hat mir eine Professur in Berlin angeboten. Was sagst du? Wäre ich mitgegangen, wenn du weitergezogen wärst? Osteuropa, Syrien? Nein. Oder doch? Ich hätte ja nicht ohne dich sein können. Warum eigentlich nicht? Die Antwort ist eine weitere Frage. Könnte ich nach der heutigen Nacht, heute früh, einen Koffer packen und alleine ohne dich wegfahren? Selbst dann, wenn ich erführe, wem dein nächtlicher Schuss galt? Hattest du mein Gesicht vor Augen, als du in die Nacht geschossen hast? Das Zimmer über der Bar. A liegt auf dem Bett. Das nächste Mal bringe ich eine Freundin mit. Frank schaut sie an, als könnte er sich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich will sie küssen. Draußen kann es schnell aussehen, als ob ich in sie verliebt wäre, und ich bin gegen Verliebtsein. Hier ist es nur ein Kuss. Du siehst uns dabei zu. Was du machst, ist deine Sache. Du kannst uns anfeuern, wenn du willst. Dann bezahlst du uns. Sie beugt sich zu ihrer Jacke hinüber und zieht ein paar Geldscheine heraus. Hier, die Hälfte davon gibst du mir dann wieder, verstanden? Frank setzt sich auf und sieht sie verdutzt an. Warum denn sowas? Ich will wissen, wie es ist, eine Frau zu küssen. Stell dir einfach vor, wir drehen einen Film. Kannst du mir versprechen, dass du die Rolle durchziehst? Aber sei vorsichtig, auch du darfst aus dem Spiel nicht... Du hast ihm das Geld gegeben? Es war deine Idee? Ruhe da. Ich... Angelika, ich... Es tut mir leid. Also, du möchtest jetzt weiterhören. Es ist... Mein Gott, diese ja? Wirklich wahr. Ja, ich bin... Kann ich jetzt weiter? Verzeih bitte. Bitte. Ich wollte nicht stören. Natürlich war Angelika Schriftstellerin geworden. Und du? Jetzt fragst du mich da schon zum dritten Mal. Nichts ist geworden. Ich bin im Tross eines Archäologen um die Welt gezogen. Ich... Was? Komisch. Ich habe nie an dich gedacht. Ich hatte dich völlig vergessen. Wie das passieren konnte? Ich meine, nicht völlig, natürlich nicht, aber ich habe nicht gedacht, dass es dich noch gibt. Bist du diesem Jungen, du weißt schon... Alfred? Hast du ihn wieder getroffen? In diesem Moment war mir klar, dass ich dich und sie getrennt halten wollte. Wie? Ja, ich... Du hast ja alles aufgeschrieben. Offensichtlich hast du ja an mich gedacht. Bist du mir böse deshalb? Natürlich nicht, nein. Es ist nur ein Roman. Ich lebe seit 13 Jahren mit Alfred. Der Archäologe ist Alfred. Du bist geworden, was du immer wolltest. Ich beneide dich. Wofür? Ich bin immer wieder auf der Suche. Vielleicht wie dein Alfred. Nur das, was ich suche, liegt nicht konserviert unter Sand. Deshalb ist es so schwer zu finden. Das Finden ist schön, ja natürlich. Das Suchen ist eine Qual. Ich glaube, Alfred und ich würden uns verstehen. Ich hasste es, wie sie deinen Namen aussprach. Gibt es eigentlich die Flamingo-Bande? Sogar der Barkeeper ist derselbe. Was darf es sein, Mädels? Zwei Gin Tonic. No problem, Angie. Jetzt bist du überrascht, was? Alles wie damals. Ist das nicht verrückt? Hier hat sich nichts verändert. Haben wir uns verändert? Ich weiß es noch nicht, O. Du irrst dich. Wir sind seit einem Jahr ein anständiger Laden. Wie kommt's? Irgendjemand hat die Sache hochgehen lassen. Naja, jetzt haben wir regelmäßig Kontrollen. Sitte, Drogenfahnder, Shit für uns. But life goes on. Deine Freundin war doch auch schon mal hier, oder? Ja, ein einziges Mal. Einmal ist kein Mal, sage ich immer. Erst das zweite Mal zählt. Aber das Zimmer, gibt es das noch? Da war ewig niemand mehr drin. Offiziell, meine ich. Kannst du uns mal rauflassen? Er sah Angelika an, als käme es auf ihr Einverständnis an. Sie sah mich an. Ich verzog keine Miene. Sie legte ihre offene Hand auf den Tresen. Ich griff schnell dazwischen. Der Schlüssel fiel in meine Hand. Ich schloss sie zu einer Faust. Oh, stinkt das hier. Wie damals. Sogar das Laken ist noch dasselbe, scheint mir. Versprechen gehalten, kleine Angie. Gib deine Extragage. Ich habe meinen Mängel versprochen, böse zu werden. Wenn es diesmal nicht klappt. Also, kannst du auch was sagen? Wie heißt du? Ursula. Was? Als ich mit Angelika damals zurück ins Dorf ging, ärgerte ich mich, dass sie mir nichts von dem Geld abgegeben hatte. Jetzt wusste ich, es war ihr eigenes gewesen. Wenn ich manchmal daran gedacht habe, schien es mir seltsam, dass ich an nichts anderes als das Geld gedacht haben soll. Ich beschloss, dass ich mich gedemütigt und benutzt gefühlt haben muss. Heute will ich es. Was? Was genau? Ich schlug ihr ins Gesicht. Sie war so überrascht, dass sie die Wucht des Schlags aufs Bett warf. Wenn das alles war, dann werde ich jetzt hier hinausgehen und wir werden uns nie wiedersehen. Das könntest du nicht ertragen, oder? Wie damals im Bus nach Bremen. Ich schlug ihr ein zweites Mal ins Gesicht. Ich zerrte an ihrem Hemd. Die Knöpfe sprangen ab. Genug. Ich fühlte mich stark, weil ich über ihr kniete. Gleichzeitig wusste ich, dass ich es nur war, weil sie es wollte. Genug, kleine O. Genug. Ah. Jetzt ist es genug mit Rache. Komm. Küss mich. Ich bin verliebt in dich. Aber du bist gegen Verliebtsein. Nicht ich, die in dem Buch. Sie beugte sich über mich. Ich schloss die Augen. Ihre Zungenspitze tastete meinen Körper ab. Was hältst du davon, wenn ich einen Roman schreibe? Über dich, über dein Leben, deine Reisen. Alfred. Nicht über Alfred. Angelika wohnte nur 3 Straßen weiter. Nachdem Alfred das Haus verlassen hatte, um mit dem Bus vom Saviniplatz zur Universität zu fahren, holte sie mich ab. Ich fuhr den Wagen und erzählte. Sie machte Notizen. Nach 2-3 Stunden über Landfahrt hielten wir in einem der Gasthäuser oder Hotels. Wir aßen etwas, mieteten ein Zimmer und liebten uns. An manchen Tagen, die ich mit Angelika verbracht hatte, lag ich nachts neben dir. Und kurz vorm Einschlafen hatte ich ein Bild. Deine Pistole in dem verschlossenen Schreibtisch. Ich wollte sie nicht anfassen, nicht schießen. Nichts davon. Sie lag da. Ich sah sie an. Es machte mir Angst. Du hast das letzte Mal von Alfreds Mitarbeiterin, dieser Sudanesin in Ägypten, erzählt. Die uns auch nach China und Marokko begleitet hat. Aha, genau die. Ich habe Gefallen an ihr gefunden. Ich will sie zu einer Schlüsselfigur der Episode in Tanga machen. Aber das war Nadine. Dieser Abend mit Nadine hat alles ins Rollen gebracht. Für die Story ist es besser, die Figur läuft schon die ganze Zeit mit. Also, was willst du noch über sie hören? Sag jetzt nicht gleich wieder nein. Ich möchte... Nein. Ich muss mit Alfred darüber sprechen. Ich möchte sie noch aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Ich will das nicht, Angelika. Das würde mich ganz durcheinander bringen. Aber ihr habt doch jahrelang... Aber keinen dieser Männer oder keine dieser Frauen habe ich... Keine hat mir etwas bedeutet. Ja, ich akzeptiere das. Du akzeptierst das? Du... Ich habe dir eben gesagt, dass du mir etwas bedeutest und du sagst nur... Ich akzeptiere das. Wenn wir genau sind, das hast du nicht gesagt. Ich liebe dich. Das ist auch nicht besonders genau. Du bist ja auch nicht sonderlich genau, was meine Geschichte betrifft. Es ist nicht deine Story. Es ist eine Story. Sie wird unabhängig von dir existieren. Es werden Dinge geschehen, auf die du keinen Einfluss hast. Vor etwa einem halben Jahr sah ich dich zum ersten Mal mit ihr an der Bushaltestelle am Saviniplatz. Vom Balkon unserer Wohnung aus war ich nicht ganz sicher, dass es Angelika war. Am nächsten Tag stand diese Frau wieder da. 3 Tage später abermals. Einen Monat lang hielt ich still. Dann schlich ich dir nach. Im letzten Augenblick sprang ich in den 143er. Am Tiergarten seid ihr ausgestiegen. Ich hinterher. In sicherem Abstand. Du hast gesprochen. Sie machte Notizen. Hat sie dir erzählt, was wir in den Hotelzimmern machten? Ich habe kein Recht. Ich habe damit angefangen. Ich habe dir nichts von ihr erzählt. Ihr habe ich unser Leben erzählt. Alles. Außer das im Steinwald. Als ihr nach Berlin kamt, was hat sich geändert? Ich habe mich plötzlich bemüht, Dinge zu tun, die ich für richtig hielt, weil diese Dinge alle die tun, die so sind, wie man sein soll. Und so wollte ich sein. Das klingt kompliziert. Es ist ganz einfach. Zum Beispiel habe ich ihm von Anfang an, nachdem Alfred sich verabschiedet hatte, um in die Universität zu fahren, vom Balkon aus nachgesehen. Ich tat es, weil ich dachte, eine Frau tut so etwas. An der Sparkasse überquert er die Kantstraße. Wenn ich mich über die Brüstung unseres Balkons beuge, kann ich ihn sogar an der Haltestelle sehen. Ah. Ich legte noch ein wenig nach. Damals kam ich zum ersten Mal auf den Gedanken, dass ich ihn nach so vielen Jahren heiraten möchte. Flog in diesem Moment wirklich ein Lächeln über ihr Gesicht? Träum nur, U. Alfred und ich haben letzte Woche mein Hochzeitskleid gekauft. Was habt ihr? Was? Du hast doch eben gesagt, dass Alfred und du... Ich habe kein Wort gesagt. Ja. Ja. Wollen wir weitermachen? Bleiben wir bei der Zeit, bevor... Ich möchte dich einladen. Du sollst endlich Alfred kennenlernen. Du, Alfred, ich. Sie musste zustimmen. Alles andere würde sie verdächtig machen. Durch Ursulas Erzählungen hatte ich ein sehr genaues Bild von Ihnen. Aber jetzt, nun, es ist ein erster Eindruck, aber jetzt sind Sie, Sie verderben mir meine Fantasie. Das tut mir leid. Nein, nein, dafür können Sie nichts. Es ist wohl meine Schuld. Wenn man einen Schuldigen sucht, dann würde sich die Fahndung tatsächlich bald auf dich konzentrieren. Kannst du Angelika und mir noch etwas anbieten? Der Buchstabe ergänzte sich zum falschen Namen. Angelika. Du meinst... Nein, nein, ich... Was ist mit dir? Ich probiere es noch einmal, ja? Kannst du Angelika und mir noch etwas anbieten, Alfred? Einen Whisky. Könnte ich jetzt brauchen. Sie war angespannt. Natürlich. Du auch. Hatte ich erwartet, dass du, wenn ich dir ihren Besuch ankündige, ein Geständnis ablegst? Du gabst dich vielleicht zu gleichgültig, zu unwissend. Mehr nicht. Und Sie wollen tatsächlich einen Roman über Ursula schreiben? Sie hat ein sehr aufregendes Leben. Aber wie Sie ja der Protagonist in Ursulas Leben sind, werden sie es auch in dem Buch sein. Aber wäre es dann nicht gut, wenn wir uns mal länger unterhalten würden? In diesem speziellen Fall nicht unbedingt. Es ist Ursulas Geschichte. Diese andere männliche Figur, wenn Sie so wollen, existiert nur, solange Ursula über ihn berichtet. Wenn Ursula ihn vergisst oder sich weigert, weiter von ihm zu erzählen, würde er verschwinden. Nicht Ursula, sondern die Figur. Wenn die Figur... Aber bestimmst nicht du... Die Fäden laufen bei mir zusammen, ja, ich habe es in der Hand. Da sich aber die weibliche Figur des Romans und Ursula so sehr ähneln würde, wenn Ursula nicht mehr von mir spricht, dann würde... Ja, sie werden zu einer Randfigur degradiert. Die Randfigur dieses Abends war ich. Je mehr Whisky ihr trankt, umso sicherer wurdet ihr. Mir wurde es immer gleichgültiger, ob ich die Bombe platzen ließ oder nicht. Ihr hättet wahrscheinlich lediglich über mich gelacht. Aber jetzt, ich muss. Es war ein sehr schöner Abend. Nachdem sie gegangen war und wir im Bett lagen, konnte ich nicht schlafen. Ich überlegte, welche Auswirkungen es auf einen Menschen hätte, auf einen anderen Menschen zu schießen. Eine befreiende? Auf wen hätte ich denn schießen wollen? Auf sie? Auf dich? Kann man es ertragen, jemanden getötet zu haben? Ich glaube, ich würde mir bald wünschen, selbst tot zu sein. Was war das? Da schießt ja wer. Ja. Ein Schuss. Ja. Warum schießt da wer? Wer schießt denn da? Da muss jemand sein, der schießt. In unserem Haus. Niemand ist da. Ich hab geschossen. Heute Nacht, eine Woche nach diesem Abend zu dritt, bist du nachts aufgestanden, ins Wohnzimmer gegangen und hast die Lade geöffnet, um deine Pistole herauszunehmen. Wo bist du? Mach Licht. Ich bitte dich. Hörst du nicht? Hast du nicht auch darauf gewartet, dass ich es endlich wieder einmal tue? Ich weiß gar nicht, wo ich bin, wo ich stehe, wo das Licht ist. Im Dunkeln weiß man ja gar nichts. Da weißt du ja gar nichts im Dunkeln, wohin du schießt. Aber das ist der Reiz. Obwohl ja nichts passieren kann, bildet man sich ein. Damals im Wald, als wir Kinder waren, da hast du mich fasziniert. Aber ich glaube, heute finde ich dich lächerlich. Das ist schrecklich. Mach das Licht an. Mach doch das Licht an! Ich habe mir vorgestellt... Was hast du dir vorgestellt? Seit wir zurück nach Berlin gekommen sind, ist alles so kompliziert geworden. Dass Dinge kompliziert sind, heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Damals, vor mehr als 20 Jahren im Steinwald, da war der Polizist, der mit deiner Mutter schlief. Aber wer war es heute? Wer war es? Alfred. Ja? Nein, nichts. Ich habe nur gesagt, Alfred, Alfred, findest du es nicht komisch, wie es klingt, wenn ich es sage? Nein. Alfred. Und es kommt mir schwer über die Lippen. Sag einmal meinen Namen. Mach schon. Sag ihn. Ursula. Kommt es dir nicht auch komisch vor? Es klingt auch bei dir so schwerfällig. Ursula. Nein. Ich finde, es klingt schön. Aber wie du es sagst. Ursula. Nein, ich weiß nicht. Alfred. Ursula. Ursula. Ich kann mir nicht helfen. Es klingt komisch, wie du es sagst. Aber auch bei mir. Alfred. Alfred. Ursula. Du kannst es jetzt noch 1000 Mal sagen. Es wird nicht besser. Wohin gehst du? Ich mach nicht. Komm, schlafen wir wieder und vergessen wir, was geschehen ist. Jetzt ist es 5:30. Es ist hell genug, das Einschussloch zu finden, ohne Licht zu machen. Die Kugel steckt etwa 1,5 Meter neben der Tür, die in den Flur führt. Ein kleines Loch, das ich nur durch die Schmauchspuren an der Tapete finden kann. Die Pistole? Hast du wohl zurück in die Lade gelegt? Zum ersten Mal ist diese Lade unverschlossen. Sie liegt auf einem Stapel von Papieren, Briefen, Zeitungsartikeln über deine Ausgrabungen. Ein Zettel, auf dem du eine Liste aller deiner Geheimnummern und Codewörter notiert hast. Ich logge mich ein. Ben. Dein Outlook-Programm weist 3 Posteingänge auf. 2 von der Universität, der dritte heute um 0.43 Uhr eingetroffen. Die Nachricht ist von Angelika. Mein lieber Alfred, ich habe heute diesen Scheißroman endlich aufgegeben. Ursula ist eine schwache, beeinflussbare Person. Sie eignet sich nicht für einen Roman. Schluss. Aus. Damals in Großdorf, als ich Ursula sah, wie sie an der Bushaltestelle auf dich wartete und du nicht kamst, wusste ich, ohne dich je gesehen zu haben, dass du mein Mann sein wirst. Jetzt musst du dich entscheiden. Wenn du dich für mich entscheidest, werde ich nie wieder eine Zeile schreiben. Also, deine Angelika. PS. Als ich dir gestern von U und mir in der Flamingo-Bar erzählt habe, hast du mir erzählt, was U mir verschwiegen hat, was damals im Steinwald passiert ist. Das hat mich auf eine Idee für eine kleine Erzählung gebracht. Den Titel weiß ich schon. Der Mann, der nicht töten kann. Der Mann, der nicht töten kann. Die schreibe ich, wenn du dich Die schreibe ich, gegen mich entscheidest. Wenn du dich gegen mich entscheidest. Ihr habt meine Geheimnisse ausgetauscht. Ich wusste es doch irgendwie. So wie meine Mutter immer irgendwie wusste, dass mein Vater und die Kück. Und wie Vater vermutlich irgendwie wusste, dass die Kück in der Flamingo-Bar verkehrte. Aber ich weiß nicht, für wen du dich entschieden hast. Wen du heute Nacht erschossen hast. Ich fahre den Computer herunter. Ich nehme die Pistole aus der Lade. Ich lege sie auf meinen Tisch. Am Savigny-Platz werden gerade die Straßenlaternen ausgeschaltet. Der Mann, der nicht töten kann, von Andreas Jungwirth. Es sprachen Ursula, Ricarda Mattes und Andrea Sawatzki, Alfred, Tobias Retzlaff und Christian Berkel, Angelika, Julia Hummer und Martina Gedeck. In weiteren Rollen Katharina Burova, Aykut Kajacik, Elmar Nettekofen und Jaime Tadeo Mikan. Musik Rainer Quade. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Silke Benn. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, des Deutschlandradio Berlin und des Österreichischen Rundfunks 2004.